Hier ist das letzte deutsche Fernsehen mit den Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der bekannte Wissenschaftler Dr. Dutzputz hat ein Heilmittel gegen Krebs erfunden. Allerdings hat er das ganze Zeug selber aufgegessen und hält sich nun für einen renommierten Punkrock-Bassisten. Weiterhin ist die Wiederwahl des beliebten Königs Mike L. Hass auf Tonga geglückt. Eine Stimme aus dem Volk dazu. Das ist voll super! Nun erreicht uns gerade eine Sondermeldung. Ja, und zwar, meine Damen und Herren, bitte aufpassen. Auf dieser CD kommt Ihnen eine geisteskranke Punkband entgegen. Bitte umfahren Sie das Gebiet weitläufig und schließen Sie Fenster und Türen. Und nun das Wetter in Wyoming mit Ludwig van der Grachten. Hallo meine Damen und Herren, guten Abend. In Wyoming, wir haben eine leichte Sardellenschauer zu erwarten bei einer Temperatur von 17 Kilogramm. Außerdem bitte ich Sie zu beachten, durch die nun einsetzende Herbstwinde kann es vielerorts zu einer Kojotenplage kommen, und zwar bedingt durch die sich verstärkenden Minigolfströme. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dö, dö, dö, dö, dö, dö.